Ich habe gerade so den Eindruck gehabt, Jesus will, dass wir neu wirklich brennen für ihn, ne? Dass wir noch mehr brennen für ihn. Ne? Wir hier sind auch am Livestream, ne? Da gibt es viele, die schon für Jesus brennen, ne? Aber Jesus möchte heute nochmal so richtig einheizen, ne? So richtig eine Schippe drauflegen und sagt, ja, die Welt, ne? Da rumort's, ne? Da geht was ab, aber ich habe einfach so den Eindruck, wie der Heilige Geist sagt, bei uns, ne, in der Herrlichkeit, da geht es noch viel mehr ab, ne? Da geht es noch viel mehr ab. Und er will heute wirklich nochmal so richtig eine Schippe drauflegen bei jedem Einzelnen, wo er sagt, ja, ne, komm, da geht noch mehr, ne? Leg alles ab, ne? Tu alles weg, was gerade in der Welt passiert, tu alles weg, was gerade dich links oder rechts tangiert. Ich lege eine Schippe drauf, ne? Und da verbrennt's, egal was links oder rechts noch ist, ne? Wir zwei gehen vorwärts, ne? Wir zwei gehen vorwärts. Da ist ein neuer Weg, ne, bereitet. Da ist eine neue Ebene bereitet im Geist, ne? Und da wollen wir wirklich jetzt einsteigen. Da wollen wir uns draufsetzen, auf diesen Zug mitfahren, ne? Der Zug noch tiefer in sein Herz. Der Zug noch tiefer in sein Feuer hinein. Und wisst ihr, bei ihm, wenn du mit ihm da aufsteigst, glücklicher kannst du gar nicht sein, ne? Glücklicher kannst du gar nicht sein. Und ja, gerade eben hatte ich auch nochmal so den Eindruck, ich habe es mit meiner Frau den letzten gehabt, aber gerade eben hatte ich nochmal so den Eindruck, wisst ihr, wie viel eigentlich vor uns, ne, für Jesus gebrannt haben, die ihr Leben gegeben haben, damit wir heute sein können, damit wir heute dieses Evangelium, ne, hören können, damit wir heute als Söhne und Töchter leben können, ne, mit ihm zusammen. Da haben so viele vor uns, ne, von Paulus angefangen, von Jesus angefangen, über Paulus und so weiter, haben ihr Leben gegeben, damit wir heute die Bibel aufschlagen können und sein Wort lesen können. Die haben für Jesus gebrannt. Die haben für Jesus, ne, ihr Leben hergegeben. Ne, die haben nicht auf ihr's geguckt, sondern sie haben auf Jesus geschaut. Ne, da war ein Feuer in ihnen. Ne? Und wir hören auch, was mit ihnen passiert ist. Ne? Mit Zeichen und Wunder wurden sie begleitet in ihrem Leben. Ne? Sie waren glücklich. Ne? Paulus hat gesagt, bin ich arm, bin ich reich, ist doch mir egal. So in meinen Worten jetzt gesagt, Hauptsache, ich habe meinen Herrn. Hauptsache, er ist bei mir. Ne? Er war glücklich. Er war glücklich. Und Jesus möchte uns wirklich auf ein höheres Level bringen, ne, wo wir nicht mehr auf die weltlichen Sachen schauen. Er möchte uns einfach glücklich machen. Nicht, dass wir jetzt sagen, oh, darf ich gar nichts mehr haben. Nein, er will dich reich beschenken. Er will dich wirklich glücklich machen in allen Belangen. In allen Belangen, in allen Bereichen deines Lebens. Ne? Und da habe ich einfach so den Eindruck, ne, dass der Heilige Geist wirklich durch unsere Reihen hier gerade durchfliegt, auch am Livestream. Ne? Und er möchte dir jetzt wirklich persönlich begegnen. Er möchte dir persönlich begegnen. Er möchte dir einen persönlichen Eindruck auch geben, ne? Was gerade für dich dran ist. Ne? Ich habe einfach den Eindruck, das sind ein oder zwei oder drei auch am Livestream. Ne? Herr, was hast du mit mir vor? Ich möchte ja mit dir vorwärts gehen. Aber was hast du genau mit mir vor? Und der Heilige Geist möchte dir jetzt gerade jetzt in dem Augenblick wirklich einen Eindruck schenken, was als nächstes dran ist. Ne? Vielleicht hast du auch eine Frage. Soll ich nach links gehen? Soll ich nach rechts gehen? Der Heilige Geist ist jetzt da. Und er möchte dir wirklich Antwort geben. Er möchte dir wirklich Antwort geben. Hört einfach mal auf die leise Stimme. Es ist nicht die laute Stimme, es ist die leise Stimme. Hört einfach mal auf ihn, auf dein Inneres. Stell ihm auch eine konkrete Frage, wenn du gerade eine Frage hast. Er möchte sie jetzt beantworten, auch du am Livestream. Schließ wirklich auch mal deine Augen, ganz bewusst. Und stell ihm eine Frage, was so lange auf dem Herzen bei dir brennt. Und er ist da und will dir antworten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dich immer mehr und mehr lagerst. In jedem einzelnen Wohnzimmer auch. Oder wo auch jetzt gerade zugeschaut wird. Oh, deine Herrlichkeit lagert sich. Danke, Herr. Halleluja. danke, dass du jetzt Antworten schenkst, wo Antworten notwendig sind, Herr. Wo du führen möchtest. Ich danke dir, Herr, wo Feuer da ist, wo Hunger da ist, Herr. Danke, Herr, dass du eine Schippe drauflegst, Herr. Aber du begegnest uns mit allem, was wir benötigen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich sehe die ganze Zeit so wirklich so Goldstaub, Herrlichkeit, Glitzer, wie es vom Himmel wirklich runterregnet. Ich habe einfach so den Eindruck, wenn du ein finanzielles Wunder jetzt gerade brauchst, wenn du in finanzielle Schwierigkeiten vielleicht gerade bist, ne, oder dein Konto im Minus ist, ne, streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Das sind wirklich finanzielle Wunder gerade im Raum, im geistlichen Raum. Auch wenn du zu Hause bist am Livestream, streck dich aus. Halleluja, Halleluja. Und wir wollen es empfangen in Jesu Namen. Wir wollen es uns nehmen aus dem geistlichen Raum heraus. Diese finanziellen Wunder, Herr. Diese finanziellen Wunder. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, ich sehe die Zahl 7.990 und ich glaube, das ist einfach, wo du was zurückzahlen musst, dieser Betrag. Und der Herr sagt, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Halleluja, Halleluja, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Kurabashandra basiadrabaha, shirabasandra basiadrabaha. Ich sehe auch wirklich, wie sich eine neue Tür, eine neue Ebene öffnet. Eine Ebene, ein neuer Raum auch öffnet für seine Herrlichkeit, wo die Herrlichkeit noch dichter ist, noch fester ist. Und da wollen wir jetzt wirklich eintreten. Da wollen wir eintreten in diesen neuen Raum, dieser Dichte der Herrlichkeit, ne? Und ich habe wirklich so auf dem Herzen, dass bei jedem Einzelnen von uns, ne, das Zeichen und Wunder zum Alltag gehören. Ne? In diesem dichten Raum ist seine Herrlichkeit. Und da wollen wir uns aufhalten. Und da wollen wir weitergehen, ne? Neue Räume auch erkundigen. Da tun sich immer neue Türen auf. Aber ich habe einfach so stark auf dem Herzen, dass Zeichen und Wunder zu deinem Alltag gehören. Ne? Zu deinem Alltag gehören. Spann da einfach dein Zelt weiter, dein Denken. Spann es weiter aus. Hab das ja, das Denken Gottes, dass es kein Unmöglich gibt. Ne? In deinem Leben gibt es einfach kein Unmöglich, wenn der Heilige Geist in dir ist. Wenn du sagst, ne, Heiliger Geist, ich gebe mich dir ganz hin. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Ne? Du bist es, der es tut. Du bist es, auf den ich mich vertraue. Nicht auf meine Kraft, sondern ich liebe dich einfach von ganzem Herzen. Ich gebe mich heute ganz dir hin. Ich betrete diesen Raum und ja, ich habe einfach so, wie du mit Rucksäcken voll Zeichen und Wunder diesen Raum wieder rausgehst, na, wie du es hier auf die Erde bringst, Herr. Und das wollen wir wirklich aktivieren in dem Namen Jesus. Da spreche ich rein, dass wir wirklich jetzt Rucksäcke vollladen mit Geschenken vom Himmel für unser Umfeld. Na? Menschen, na, wo du sagst, das hatte ich gerade einen starken Eindruck, wo du in der Familie bist, wo du sagst, boah, da bete ich schon so lange, dass die sich bekehren. Da bete ich schon so lange, dass da was überschwappt von dem Feuer, dass es endlich sehen, dass der Nebel, na, aus ihren Gedanken verschwinden, aus von ihren Augen verschwinden. Da wollen wir jetzt reinsprechen im Namen Jesus. Da ist wirklich Erweckung in deiner Familie. Da ist Erweckung in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, bei deinen Kollegen. Überall, wo du hinkommst, du bringst, na, dieses Feuer der Erweckung bringst du mit. Dieses Feuer der Erweckung bringst du mit in jeden Raum, was du betrittst. Na. Wenn du in den Supermarkt reingehst, na, bringst du das Feuer der Erweckung mit. Na. Wenn du für Menschen betest, na, bringst du das Feuer der Erweckung mit, wo sie sagen, wow, wow, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen, wow, und das ist die Realität und du sagst, ja, ja, wir dienen einem lebendigen Gott, wir dienen einem liebenden Gott, ne? Da musst du gar nicht viel tun, das Einzige, was er von dir möchte, ist deine Liebe, deine Hingabe, alles andere, du darfst alles abgeben und er kümmert sich um dich, er kümmert sich um dich, du darfst einfach loslassen, ne? Einfach nur loslassen. Und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt da wirklich die Rucksäcke vollpacken dürfen, dass wir es mit runterbringen dürfen, dass wir dieses Feuer mit runterbringen dürfen, Herr. Ich danke dir für frischen Wind, für neues Feuer, gerade in dieser Zeit, Herr, wo es um uns herum wirklich schüttet, ne? wo die Erde ins Wanken kommt, ne? Wo Strukturen, die es schon lange gibt in der Politik, in der Wirtschaft, wo es wirklich ins Wanken kommt. Aber wir haben ein Fundament und das bist du, Herr Jesus. Und dieses Fundament kommt nie ins Wanken. Und somit kommen auch wir nicht ins Wanken. Wir stehen fest. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne feststeht, Herr. Dass jeder einzelne Sohn, jede einzelne Tochter feststeht. Und deine Liebe, deine Herrlichkeit ausstrahlt. Danke, Herr. Dein Glanz wirklich in diese Welt hineinbringt. Du und ich, wir dürfen das Licht sein. Ne? Ich habe es vorher gesagt, vor uns waren viele, die ihr Leben gegeben haben, um das Evangelium zu verkünden. Jetzt ist unsere Zeit. Jetzt bist du und ich sind jetzt hier. Jetzt ist unsere Zeit. Ne? Gott hat dich nicht in diese Zeit gesetzt, damit du dich mit weltlichen Dingen irgendwie ablenken lässt, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben, für dein und mein Leben. Ne? Und jetzt ist unsere Zeit und er weiß es. Er gibt dir alles, was du brauchst und er macht keine Fehler. Er weiß ganz genau, dass du jetzt in dieser Zeit zum richtigen Zeitpunkt hier auf dieser Welt bist, mit dem alles, was er dich zugerüstet hat. Und das wollen wir wirklich ergreifen im Glauben. Ne? Das wollen wir ergreifen im Glauben und sagen, Herr, das nehme ich mir. Alles, was ich brauche, ist da. Das nehme ich mir von dir, weil es du bereitgestellt hast. Und ich will wirklich neu aufstehen. Neu aufstehen. Dein Wort wirklich in die Welt reinbringen. Deine Liebe in die Welt reinbringen. Halleluja. Wer von euch möchte das auch? Wer möchte auch? Dann steht mal nochmal auf. Komm, steht nochmal auf. Halleluja, Halleluja. Da ist wirklich, diese Kraft ist jetzt wirklich, ich spüre die so stark, ne? Da ist wirklich eine neue Salbung auch da. Eine neue Salbung von ihm, eine neue Kraftwirkung von ihm, wo er dich jetzt ausrüsten möchte. Herr, und ich danke dir, lasst uns wirklich uns ausstrecken, ne? Lasst uns ausstrecken und sagen, Herr, ich danke dir. Sprecht mir einfach nach. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für neues und frisches Feuer. Ich danke dir für eine Kraftwirkung, wie ich sie noch nie erlebt habe in meinem Leben. Für diese Liebe, für neue Ströme der Liebe, die ich weiterfließen lassen darf. Herr, und ich möchte wirklich rausgehen in die Welt. Nebensatz von mir, also du musst jetzt nicht nach Indien gehen, es reicht, wenn du in den Job reingehst oder in Beruf reingehst oder in deine Familie reingehst. Ja, Herr, wir wollen da wirklich rausgehen, frisch, mit voller Kraft und ein Licht sein für dich. Wir danken dir, Herr, dass es nicht aus unserer Kraft ist, sondern dass du uns alles gibst, was es braucht. Danke, Herr. Gebt ihm Applaus. Gebt ihm wirklich einen Applaus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und danke, Herr, für eine neue Zuteilung, für neues, frisches Wehen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ja, wenn du noch einen Eindruck hattest, ne? Wenn du noch eine Auferbauung hattest, dann möchte ich dir jetzt einfach auch Gelegenheit geben. Nimm das Mikro und gib es einfach weiter. Genau. Ich habe einfach im Lobpreis empfangen, egal was kommt, ich bin der Herr, ich bin der Herr. Und das möchte ich weitergeben als Ermutigung. Halleluja. Ich habe das Wort bekommen, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Gilt aber für uns auf gar keinen Fall. Der Feind, der will uns weismachen, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass wir keine andere Möglichkeit mehr haben, dass unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Aber wir sagen, das ist eine Lüge und die zerbrechen wir im Namen Jesu, weil bei uns geht es erst weiter. Wo es bei ihm aufhört, fängt es bei uns erst an. Amen. Halleluja. Ja, das ist ein Applaus wert. Genau. Danke, Jesus. Ja. Ich hatte so ein Bild gesehen, wo Gott sich einfach vorgebeugt hat und sein riesengroßes Liebesherz. Und das ging auf und dann sind lauter kleine Herzen rausgekommen und er hat gesagt, was willst du? Und diese Herzen, das ist seine Liebe und das sind die Geschenke, die er für uns hat. Und er fragt dich heute Abend, was willst du? Ja, du hast auch was zu sagen. Was willst du? Was willst du? Und dann greifst du zu. Amen. Das machen wir. Amen. Hat noch jemand was? Ich hatte einfach so Atom, also das Wort Atomkraft, dass die Kraft Gottes so ist wie eine Atomkraft, unsichtbar, aber hochwirksam, ja. Und diese Atomkraft, die geht ja ziemlich weit, ja. Die geht weiter als durch diese Wände durch, übers ganze Land, ja, vielleicht in alle Nationen hinein, ja. Also diese Atomkraft ist wirklich so explosiv und so stark und es ist die Kraft Gottes. Wir unterschätzen das manchmal, ob das unser Lobpreis ist, unsere Fürbitte, Proklamation, einfach diese Kraft. Und es hat, alles hat seine Auswirkung, auch wenn wir es noch nicht sehen. Man sieht es ja oft auch noch gar nicht so, ja. Wenn irgendwo Atomkraft wirksam ist, man sieht es im Sichtbaren nicht, aber irgendwann sieht man das. Irgendwann sieht man das, dann das Resultat. Amen. Halleluja. Und das Beste noch, die Kraft ist in dir und in mir. Ne? Also, wow. Atomkraft in dir und in mir. Wow. Noch jemand was? Oh, Halleluja. Genau, dann lassen wir uns jetzt weiterfüllen, nämlich, ne, mit dem Wort Gottes, was die Wahrheit ist und was auch Leben ist, ne, was Leben reinbringt in dein Leben. Und da dürfen wir den Tobi begrüßen, er startet. Das fand ich gerade cool, das Bild mit der Atomkraft von der Moni. Weil in der Wissenschaft sind sie ja schon länger dran, was sie schaffen wollen, ist, dass sie Atome verschmelzen, weil sich in dem Moment, wo sich die Atome verschmelzen, wirklich extrem viel Energie auch freisetzt. Und das, glaube ich, ist einfach ein Bild dafür, was passiert, wenn unser Geist und Gottes Geist einfach eins ist. Ja? Ich meine, da muss keine Verschmelzung jetzt mehr stattfinden, sondern wir sind aus seinem Geist geboren, in dem Moment, wo wir ihn angenommen haben, ja, wo wir das neue Leben empfangen haben, sind wir wirklich eins geworden mit ihm. Und aus dieser Verbindung raus, aus dieser Einheit mit ihm heraus leben wir. Aus dieser Einheit mit ihm heraus haben wir wirklich unendlich Kraft. Unendlich Kraft. Ja. Also ja, das ist schwer zu beschreiben für den Verstand, aber aus dieser Einheit mit ihm heraus sagt er ja, ist uns möglich, dass wir den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja, dass wir dem Teufel gebieten und er muss weichen. Ja, diese Power hat er uns gegeben. Ja, also unendlich. Ja, ich meine, und er sagt, unser Glaube kann Berge versetzen. Das ist ziemlich ordentlich, würde ich sagen. Ja. Ja, also Wir haben wirklich Kraft empfangen. Wir haben wirklich eine Macht bekommen, ja, von unserem Vater hier auf dieser Erde zu herrschen. Dazu sind wir ja hier. Wir sind ja hier zu herrschen. Wir sind ja nicht hier, um irgendwie rumzukriechen oder halt gerade so uns durchs Leben zu schleppen und zu hoffen, dass halt irgendwann mal besser wird und spätestens, wenn wir im Himmel sind, ist sowieso alles toll. Ja, das ist nicht das Leben, was er uns gegeben hat, sondern er hat uns ein Leben gegeben, um hier zu herrschen. So wie Jesus es uns vorgelebt hat, ja, so sind wir in dieser Welt. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und hat gesagt, jetzt seid ihr dran, ja, jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt sind wir hier, um zu herrschen. Jetzt sind wir hier da, um dem Teufel zu sagen, wo sein Platz ist. Und zwar unter deinen Füßen. Ja, unter deinen Füßen. Du kannst ihm ruhig immer mal wieder sagen, Teufel, da unten, da gehörst du hin. Ja. Wie, weißt du, lass uns das immer wieder bewusst machen. Das ist nicht einfach nur so ein Sprechen. Das ist nicht einfach nur so ein Sprechen, sondern uns wurde Vollmacht gegeben, zu herrschen. Uns wurde Vollmacht gegeben, wirklich dieses, ja, einfach in diesem Leben einfach zu gehen, das zu tun, was Jesus getan hat. Da wurde uns Vollmacht gegeben, den Kranken die Hände aufzulegen, ja, zu Umständen zu sprechen, dass das Mangel in deinem Leben weichen muss, ja. Weißt du, das sind alles Dinge, die gehören nicht zu uns als neue Schöpfung. Ja? Die gehören nicht zu uns. Und ja, weißt du, für den Verstand ist das vielleicht irgendwie manchmal so schwierig, wie mache ich jetzt, wie geht das? Ja? Aber weißt du, für Gott, er sagt einfach, weißt du, vertrau mir. Ja? Das ist das, was er immer wieder sagt, vertraue mir. Ja, wenn du vielleicht Herausforderungen hast in deinem Leben und du hast schon zweimal, schon dreimal oder sogar schon viermal reingesprochen, ja, und es ist immer noch nichts passiert, weißt du, dann bleib dran, weil wir haben die Verheißung. Wir haben, weißt du, diese Verheißung wurden uns gegeben und an diesen Verheißungen halten wir fest. Weißt du, wenn wir fünfmal, sechsmal oder wie viel hundertmal auch reinsprechen. Also wir halten daran fest, wir lassen unseren Blick, weißt du, wir lassen unseren Blick nicht abschweifen, einfach von dem, was Gott sagt, von dem, was er sagt. Ja, weil er hat es einfach gesetzt und was er sagt, das ist. Ja, und das sind Dinge, die gelten bis in alle Ewigkeit. Ja, also wir sind da, um dieses Leben zu genießen. Ja? Unser Leben, das sollte wirklich ein Leben voller Genuss sein, hier auf der Erde. Ja, ja, wie gesagt, nicht um sich irgendwie durchzuretten, ja, durch dieses irdische Leben, bis wir dann ins himmlische Leben oder in den Himmel übergehen, ja? Sondern, dass wir wirklich das Leben genießen und dazu hat er uns die Kraft gegeben. Ja? Er hat uns das gegeben. Wir können hier dieses Leben genießen. Ja, wir können es genießen. Im Psalm 118 steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ja, lasst uns fröhlich sein. Ja, ist doch egal, was die Umstände sagen. Ist doch egal, was links ist von dir oder rechts oder gerade irgendwie direkt vor dir. Weißt du, ja, lass uns freuen. Weißt du, weil schließlich gibt es keine Herausforderung, die Jesus nicht schon überwunden hätte. Ja, und er lebt in dir. Er lebt in dir und durch ihn bist du Überwinder geworden. Durch ihn bist du Überwinder geworden. Aber weißt du, ja, was hindert dich dran, dich zu freuen? Was hindert dich dran, dich zu freuen, wenn Umstände sind in deinem Leben? Was hindert dich? Weißt du, hast du schon mal erlebt, dass die Umstände gegangen sind, weil du schlecht drauf warst? Also, ich muss sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ja? Also, wieso wollen wir uns da nicht entscheiden, trotzdem gut drauf zu sein? Wieso wollen wir uns eben nicht entscheiden, wirklich trotzdem in Freude zu gehen? Weißt du, und in dieser fröhlichen Erwartung zu wissen, dass Gott diese Situation verändert, dass Gott wirklich Dinge shiften kann, ja, ob sie immer sofort sichtbar werden oder nicht, aber er verändert sie, ja, wenn du, ja, das ist tatsächlich vieles oder viele sind einfach so, dass sie vielleicht zu früh aufgeben, ja, und erleben einfach manche Dinge nicht, aber ja, lass uns den Fehler nicht machen, sondern lass uns einfach dranbleiben, ja, lass uns einfach dranbleiben. Wie gesagt, dann sprichst du nochmal rein, wenn irgendwo in deinem Körper irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist. Oder wenn noch Mangel in deinem Leben ist, weißt du, dann sprichst du nochmal rein und du proklamierst. Ja? Und gehst einfach immer fröhlich weiter. Ja, ja. Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Ja, ich meine, und wenn wir einfach nur fröhlich weitergehen, weil du wirklich die Gewissheit hast, dass du ewiges Leben hast. Dass egal was dir hier auf dieser Erde passiert, egal was dir hier passiert, was du hast ein ewiges Leben. Du hast ein ewiges Leben. Du wirst für immer, wirst du beim Vater sein in der Ewigkeit. Weißt du, was soll dir hier passieren? Was soll dir hier passieren? Weißt du, ja, ist das so? Also auch der Tod hat keine Macht mehr über dich. Ja, der Tod hat keine Macht mehr über dich. Ja, der ist wirklich so. Weißt du, solange wir vor diesen Dingen uns fürchten, bekommen sie Anrecht an uns. Aber wenn wir keine Angst mehr haben, weißt du, was soll da noch kommen? Ja, was soll da noch kommen? Weißt du, wenn finanzielle Herausforderungen auf dich zukommen? Weißt du, wenn du dich nicht fürchtest, es kann nichts kommen, was Jesus nicht schon überwunden hat und wo Gott nicht schon einen Plan hat und wo Gott nicht mit seiner Versorgung schon bereitsteht. Es kann nichts kommen. Es kann nichts kommen. Es kann sich vielleicht groß machen vor dir. Aber weißt du, es kann nichts kommen, was der in dir nicht schon überwunden hat. Ja? Und wo du nicht die Kraft hättest, da drüber zu gehen oder da durchzugehen. Ja, weil der in uns ist stärker. Der in uns ist stärker. Ja, und ja, das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Ja, sondern wir sind von denen, die wirklich vorwärts gehen. Wir sind von denen, die durchgehen. Wir sind von denen, die wirklich nicht akzeptieren, dass der Teufel sich irgendwo breit macht in unserem Leben oder auch im Leben in den Leuten um uns herum, sei es in unserer Familie oder am Arbeitsplatz. Weißt du, wir sind nicht diejenigen, die sich damit zufrieden geben. Wir sind nicht diejenigen, die sich damit zufrieden geben und sagen, ja, das war halt schon immer so. Meine Uroma hatte schon Krebs, meine Oma und meine Mutter auch. Und das ist halt bei mir auch so. Weißt du, nein. Weißt du, ja, das gilt alles nicht für uns. Ja, das gilt nicht für uns, sondern für uns wurde verheißen, dass wir wirklich ein Leben haben im Überfluss, ja, hier auf dieser Erde, dass wir ein Leben haben in Gesundheit hier auf dieser Erde. Ja, das ist das, was uns rechtmäßig gehört. Und natürlich ist es nicht in allen Bereichen schon immer sichtbar, aber wir stellen uns da drauf und wir akzeptieren nichts anderes. Ja, und wir sagen wirklich, solange wir hier auf dieser Erde leben, wollen wir wirklich sehen, dass sich das manifestiert in unserem Leben. Ja? Dass wir wie Mose sagen können, ja, mir geht es jetzt besser als noch mit 40. Ja? Ja. Im Alter, dass wir sagen können, weißt du, es ist keine Schwachheit in mir, es ist kein was auch immer. Ja? Sondern wir sind wirklich stark, ja, weil wenn dieses Leben in uns ist, dann kann es nur noch aufwärts gehen. Dann kann es nur noch gehen von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, in jedem Bereich. Ja, lass dir das auch nicht einreden, gerade vielleicht mit deinem Körper im Alter, weißt du, lass dir das nicht einreden. Ja, jetzt wird man halt älter und. Nein. Nein. Ja. Nein, das gilt nicht. Das gilt nicht für uns. Es gilt für diese Welt. Das gilt für diese Welt, aber es gilt nicht für uns. Weißt du, wo wir herkommen? Ich meine, du kannst in der Bibel nachlesen, wenn du dir am Anfang das anschaust, wie alt die geworden sind nach dem Sündenfall. Ein paar hundert Jahre alt. Ja. Ja. Klar, und durch den Sündenfall sind halt mehr und mehr Dinge reingekommen und dann wurde das Leben immer kürzer, ja. Also, und wir können uns ja aber wieder dahin entwickeln, dass das Leben länger wird. Ja? Bis dahin, dass wir entrückt werden. Ja? Dass Gott einfach sagt, hey, bei dem, der ist einfach schon so verherrlicht, den muss ich direkt zu mir holen. Ja. Ja, so wie Henoch. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Weißt du, warum nicht? Warum soll das nicht so sein? Ja, warum sollen wir uns reinpressen lassen in das, was die Welt uns ständig sagt? Ja, ich sag dir nein. Wir akzeptieren das nicht. Ja, Wir leben wirklich ein Leben im Überfluss. Wir leben ein Leben in Gesundheit. Wir leben ein Leben, ja, wo es wirklich nur immer vorwärts geht, wo es nur immer besser wird. Ja? Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Und das leben wir in Fröhlichkeit. Ja? Sind immer locker, sind immer freuen uns am Herrn, ja, die ganze Zeit. Und so leben wir. Amen. Amen. Ja, Gott ist gut und durch ihn haben wir alles, was wir brauchen. Genau, wir haben Verheißungen bekommen und durch ihn haben wir wirklich alles, weil wir seine Kinder sind und er hat uns alles zugesprochen und das war auch schon von Anfang an so. Genau, und ich habe letztens einen Ohrwurm von dem Lied gehabt und zwar, es war Jireh von Elevation Worship und Jireh ist genau ein Wort für Gott, genauso wie Gott beschrieben werden kann. Und das heißt, der Herr wird versorgen und der Herr ist genug. Und er wird einfach in aller Fülle geben. Und ja, diesen Ohrwurm hatte ich auch in aller Fülle. Also es hält, was es verspricht. Genau, und dazu ist mir dann eine Geschichte eingefallen. Und die steht in Genesis 22. Da kriegt Abraham den Auftrag von Gott. Und Gott sagt, Abraham. Und Abraham antwortet, hier bin ich. Gott antwortet dann wieder, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast. Also Gott gibt uns einen Auftrag und er weiß, wie es uns geht. Er wusste, wie sehr Abraham diesen Sohn lieb hat. Er hat es wirklich lange probiert. Irgendwann hat er ja die Verheißung bekommen, du sollst einen Sohn kriegen und er war ja schon relativ alt. Und selbst seine Frau hat es nicht mehr geglaubt. Und dann hat er es auch mit menschlichen Mitteln versucht. Und dann hat er aber wirklich diesen Isaak bekommen, diesen von Gott versprochenen Sohn. Und dann kam aber Gott und hat gesagt, hey, gib Opfer diesen einzigen Sohn. Und ja, wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, wie hart es für Abraham gewesen sein muss. Jetzt hat er endlich das, was er von Gott so lange wollte. Und jetzt ist doch nichts. Und genau, es geht weiter, aber Abraham ist treu. Abraham sagt, okay, du bist ein treuer Gott, ich werde es machen. Und dann lesen wir weiter in Vers 8, als Isaak fragt, ja, wir haben jetzt Holz, wir haben alles, was wir brauchen, wo ist denn das Opferlamm? Und Abraham antwortet seinem Sohn, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und dann gingen sie zusammen weiter. Genau, und dann kamen sie an die Stelle, wo Gott Abraham gesagt hat, er soll das Opfer darbringen. Und dann hat Abraham den Altar eben aufgeschichtet und seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. Genau, er hat wirklich an diesem Auftrag festgehalten und er wusste, dass Gott gut war. Und in Jesaja 55, Vers 8 bis 9 lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Also Abraham führte wirklich alles so aus, wie es Gott ihm gesagt hat, weil er wusste, okay, ich habe zwar eigene Wege und habe es mir anders vorgestellt, aber ich vertraue wirklich auf Gottes Wegen, weil ich weiß, seine Wege sind höher. Und ich verstehe sie manchmal nicht, aber ich gehe sie einfach, weil ich genau weiß, sie sind besser. Wie gesagt, er war ihm treu, auch wenn es wirklich, wirklich hart für ihn war. Und ich habe auch diesen Spruch mal gehört, Gott kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Und ich glaube, das konnte auch Abraham sagen. Er war wirklich bereit, ihn zu töten. Er hatte schon das Messer in der Hand und wollte es gerade runter. Und dann kam aber der Engel, hat gesagt, hey, halt, ich weiß, dass du Gott treu bist. Töte deinen Sohn nicht, weil du hast deinen Sohn geliebt und hättest ihn sogar für mich hingegeben. Und genau, dann haben sie eben dieses Lamm im Busch gehört und Gott hat doch noch im letzten Moment für das Opferlamm gesorgt, genau, wo sie dann eben Gott ein Opfer geben konnten. Und ja, in meiner Zeit, in meiner Bibelschule, da war die Geschichte auch kam die oft drin vor und das wurde mir so bewusst, eigentlich was für ein krasser Vorschatten auf Jesus das war. Also wie sehr das Alte Testament mit dem Neuen zusammenhängt. Und da muss ich echt staunen, dass die Wege von Gott, die sind höher. Also die können wir nicht verstehen als Menschen. Das ist unmöglich, aber Gott, der hat bereits für alles gesorgt. Und wir können ihm einfach vertrauen, auch wenn es vielleicht manchmal im ersten Moment hart ist. Aber wie gesagt, er kommt nie zu spät. Genau. Und da können wir einfach vertrauen, dass wenn Gott uns einen Auftrag gibt, er gibt uns den nicht aus irgendeinem Grund und sagt, okay, ich probiere es mal mit dem und schau mal, was wird. Und wenn er bis zu dem Punkt kommt, dann beauftrage ich halt den Nächsten. Nein, er weiß genau, was sie tun. Und das konnte ich auch in meiner Zeit in Frankreich sehen. Da haben wir einer Missionarin geholfen. Die war auch schon etwas älter, aber Gott hat ihr dann gesagt eben, ja, also es war eine Amerikanerin, die hat gesagt, geh nach Frankreich und bau da was auf. Und sie hatte überhaupt keinen Bezug zu Frankreich, aber hat gesagt, okay, Gott, wenn du sagst, ich gehe nach Frankreich. Und sie ist dann, also es, man muss sagen, Marseille ist eine sehr, sehr muslimische und auch atheistische Stadt. Also genau, das Evangelium ist da noch nicht ganz so weit, aber es wird mehr und mehr. Und sie hat dann in einem arabischen Viertel, also mit überwiegend arabischen Menschen, hat sie dort in einer Gemeinde eine Kinderarbeit oder eine Arbeit für und mit Kindern aufgebaut, hat Gottesdienste gemacht, hat Weihnachtsgottesdienste gemacht. Und anfangs war es auch wirklich schwer und es sind Mitarbeiter von ihr, sind wieder abgesprungen, weil sie gesagt haben, ey, sorry, aber ich sehe hier keine Frucht, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber sie war wirklich immer die Einzige, die fest dran gehalten hat. Die hat gesagt, Gott hat mich hier hingeschickt. Nicht, weil es jetzt im Sand verläuft, sondern weil er wirklich hier mit diesem Viertel einen Plan hat. Und dann die Geschichten, die sie erzählt hat, die waren wirklich atemberaubend. Sie hat erzählt, die Kinder, die haben in der Straße vor dem Haus, haben sie Engel gesehen. Es waren arabische Kinder, also die hatten wirklich, sag ich mal, mit dem christlichen Glauben noch nicht wirklich viel am Hut. Aber sie haben Engel gesehen, es haben sich massenhaft Kinder wirklich bekehrt. Selbst jetzt, die Kinder, die vor 20 Jahren bei ihr waren, bringen jetzt selbst ihre Kinder hin. Wir konnten das sehen, wie dann an dem Weihnachtsgottesdienst die Eltern dort waren. Also es war echt die Geschichte, wie sie einfach an der Verheißung von Gott festgehalten hat, egal, auch wenn ihre Mitarbeiter abgesprungen sind und gesagt haben, das geht nicht. Das war echt sehr, sehr ermutigend und konnte ich sehr viel mitnehmen. Genau, und da war sie einfach gehorsam. Und wir können wissen, wenn wir Gott gehorsam sind, dann können wir auf eine unendliche Ernte hoffen. Und wir brauchen eben aber diesen guten Boden zum Säen. Wenn wir in den falschen Boden säen und irgendwie von uns raus denken, okay, ich glaube, das ist das, was Gott will, aber wir säen in den falschen Boden, dann können wir auf keine Ernte hoffen. Aber wenn wir wirklich Gottes Weg gehen, wenn wir wirklich ihn fragen, hey, was ist meine Berufung für mein Leben, was ist dein Wille, wenn wir vom Geist geleitet sind, dann werden wir wirklich in den richtigen Boden säen. Und andersrum, aber wenn wir, wie gesagt, eigene Motivation irgendwie vor Gottes Wege stellen, wenn wir unsere menschlichen Bedürfnisse da vorstellen, ja, aber mir ist es jetzt peinlich, zu Leuten zu reden, ich rede jetzt lieber hier zu meinen Freunden hier in der Gemeinde, da fühle ich mich wohler. Das ist zwar auch gut, aber wenn Gott dir die Berufung gibt, hey, geh raus auf die Straße und rede, dann wirst du da viel, viel mehr Frucht kriegen. Und wir haben zwar nicht die Weitsicht, wir sehen vielleicht nicht ganz so weit wie Gott, aber wir sehen nicht so weit wie Gott, genau, aber genau, wir vertrauen ihm, weil wir wissen, er ist gut. Und genau, da kommt es dann immer auf dich drauf an, wie viel gibst du dem Herrn, wenn er, sag ich mal, verzehnfacht und du gibst ihm einen Cent, hast du danach 10 Cent. Wenn du aber sagst, okay, ich vertraue dir, ich gebe dir 10.000 Euro, dann hast du, ja, ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, aber ihr wisst wie viel. Mehr wie 10.000, genau. Genau, und ja, 10.000 mal 10, ja, ihr könnt es, 100.000, ja, genau, irgendwie so. Auf jeden Fall, ihr habt viel und es reicht. Genau, und mit den 100.000 könnt ihr dann wieder viel mehr. Das heißt, bei Gott ist einfach immer nur gut. Und wenn es in der Welt schon mit Aktien funktioniert, da sagt ihr auch, ja, lass dein Geld selber für dich arbeiten. Wie viel mehr wird es bei Gott, wie viel einfacher ist es bei Gott? Weil Tobi hat es gesagt, es ist voll einfach. So. Deswegen überlassen wir es einfach Gott. Und ja, wir vertrauen einfach Gott und seinen himmlischen Wegen. Und ja, wie gesagt, wir können ihm vertrauen, dass seine Wege gut sind. Und wenn es für uns manchmal schwierig ist, dann geben wir wirklich Gott unsere Sorgen ab und sagen, hey, du sorgst für mich. Ich vertraue deinen Wegen. Genau. Amen. Ja, Gott ist gut, haben wir gehört. Und es ist einfach und leicht. Wir sollen uns freuen. Das ist doch genial. Also einfacher geht es wirklich nicht mehr. Weißt du, wir dürfen aus Gottes Kraft leben. Wir müssen nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben. Die Zeit des Kämpfens ist vorbei. Und ich höre den ganzen Tag heute schon Erweckungsfeuer. Erweckungsfeuer. Den ganzen Tag geht mir das immer wieder durch den Kopf. Weißt du, jetzt ist die Zeit, wo Dinge oder Bereiche in unserem Leben mit diesem Feuer erweckt werden, die so halbgar sind. Es gibt vielleicht auch Bereiche, wo noch tot ist, wo noch Mangel ist, ja. Und da kommt jetzt dieses Erweckungsfeuer hin. Ja, da wo nur Lauheit ist, da kommt dieses Erweckungsfeuer hin und nimmt diese Lauheit weg. Und neues Feuer, neue Liebe zu Gott, neue Liebe zu den Menschen kommt. Weißt du, Erweckungsfeuer. Gott ist ein heißer Gott. Er ist kein so lahmer alter Mann mit Krückstock. Sondern er ist heiß. Feuer. Feuer. Dieses Feuer kommt und verbrennt alles, was nicht von ihm ist. Bist du bereit? Weißt du, wir brauchen uns nicht fürchten. Wir brauchen keine Angst haben. Gott ist gut. Der Jonathan hat es ja gesagt, seine Wege sind über unseren Wegen. Seine Gedanken sind über unsere Gedanken. Weißt du, so ein Feuer der Reinigung, das ist einfach gut. Weil das nimmt Dinge weg, die nicht zu uns gehören. Weißt du, und ich will nichts mehr in mir haben. Ich will nichts mehr in meiner Seele haben, was nicht zu mir gehört. Manchmal sind es auch Dinge, die mir gar nicht wissen. Aber weißt du, wir fürchten uns nicht. Wir lieben unseren Herrn und wir wissen, dass unser Herr gut ist. Weißt du, ich habe ja vor dieses Herz gesehen, wo Gott sich vorgebeugt hat. Er sagt, was willst du? Es sind so viele Geschenke da. Liebesgeschenke. Und eins seiner Liebesgeschenke ist dieses Erweckungsfeuer. Weißt du, wenn du das nicht willst, er zwingt dir nichts auf. Weißt du, der Feind ist einer, der stülpt dir einfach irgendwas über. Der fragt nicht, der macht einfach Peng und dann stülpt er es den Menschen über. Ne? Aber Gott ist ein Gentleman. Er ist dein Papa. Er ist der Vater aller Väter. Und er nimmt seine Vaterschaft ernst. Er nimmt das ernst, dass er dein Versorger ist. Er macht keine Witze damit, mit dir. Na? Er will dich nicht veräppeln, er will dir nicht schaden, sondern er will das Beste einfach nur für dich. Weißt du, und ich, heißen wir einfach das Willkommen, was Gott tun will. Heißen wir einfach sein Feuer willkommen. Ich bin sicher, das tut nicht weh. Weißt du, es ist so schön, wenn Gott einen berührt. Wenn er dich berührt mit seiner Liebe. Weißt du, eine Berührung seiner Liebe, da könntest du dahin schmelzen. Da weißt du, alles ist gut. Und du möchtest nichts anderes mehr, wie dich voll und ganz diesem wunderbaren Herrn und Gott hinzugeben. Weißt du, wir dürfen nie vergessen, er ist der Töpfer. Er ist der Töpfer. Und wir sind der Ton. Und ich sehe in letzter Zeit da immer wieder ein Herz. Und da sind Gottes Hände drum. Und Gott hat seine Hände drum, bewegt seine Hände. Weißt du, das heißt, er bearbeitet unsere Herzen voller Zartheit, voller Sanftheit. Weißt du, er ist Liebe und er hat Liebeshände. Und alles, was er an uns tut, geschieht aus Liebe. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Epheser 4,17. Weißt du, unser Denken ist nicht mehr ohne Ziel, sondern wir laufen unseren Lauf. Wir laufen unseren Lauf mit dem Herrn. Du hast eine Berufung bekommen. Er hat dich wertvoll und kostbar gemacht. Und du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht in dieser Zeit. Du wirst gebraucht in dieser Welt. Du bist wichtig. Und deswegen gib dich hin. Gib dich hin dem, was Gott tun will in deinem Leben. Fürchte dich nicht, sagt er. Ich bin bei dir. Ich halte dich an deiner rechten Hand. Weißt du, und wenn du jetzt merkst, dass da Furcht kommt vor dem Feuer Gottes, dann ist da noch was, wo du Gott nicht ganz vertraust. Keine Verdammnis. Aber weißt du, dann kann man das auch ablegen. Dann kannst du das auch ablegen. Sag, Herr, weißt du, es ist dein Papa. Dann sagst du einfach, du, ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor diesem Feuer. Nimm mir diese Angst weg. Ich will dir ganz und gar vertrauen. Magst du das machen gerade? Dann bete ich einfach mal vor und wenn du das möchtest, dann sagst du mir es einfach nach. Sag, Papa, wenn noch Furcht in meiner Seele ist, vor deinem Feuer, dann nimm es einfach raus. Nimm es einfach weg. Ich will keine Angst mehr haben vor deinem Wirken. Ich will dir noch tiefer vertrauen und glauben, dass du gut bist und dass du mich so, so sehr liebst. Und ich heiße dein Wirken vollkommen. Ich heiße dein Feuer vollkommen. Nicht vollkommen, willkommen. Ich heiße dein Feuer willkommen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Erweckungsfeuer. Danke, Herr. Amen. Ja, Gott hat einfach mehr für uns. Und wie viel mehr er für uns hat, das schreibt er auch in seinem Wort. Nämlich in Epheser 4, Vers 13. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Ja. Gott möchte, dass wir von ihm erfüllt sind, ja, dass wir voll sind mit ihm. Und ich habe ein bisschen über den Vers nachgedacht und habe auch Gott gefragt, was denn das bedeutet? Und eine Antwort bekam ich, als wir dieses Jahr im Urlaub waren. Und zwar, wir waren auch in Frankreich. Und zwar diesmal in der Normandie. Und wir waren in einem ganz netten Küstenort, da, wo die Franzosen Urlaub machen. Da waren nur Franzosen und wir Deutsche. Genau, und wir waren direkt am Meer. Wir konnten ans Meer hinlaufen, wir mussten nicht hinfahren und ich habe mich so richtig drauf gefreut. Und als wir angekommen sind, sind wir auch gleich ans Meer gegangen, ne? Sonne, Strand und Meer genossen. Am nächsten Tag sind wir zur gleichen Zeit wieder hin. Aber ups, was ist passiert? Da hat jemand den Stöpsel gezogen. Das Meer war weg. So weit, wie man gucken konnte, war kein Meer mehr da. In alle Richtungen, egal wo ich hinschaue, das Meer war weg. Ich konnte es nicht fassen. Und am nächsten Tag haben wir dann gedacht, okay, jetzt wollen wir mal gucken, wo das Meer hin ist. Und da sind wir losgelaufen. Wir mussten 40 Minuten laufen, um ans Meer zu kommen. Und dann waren wir am Meer. Und wir hatten zwei Reifen dabei. Und meine Tochter meinte, Mama, guck mal, das Wasser, das kommt schon. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt hocken wir auf die Reifen drauf, einer quer, einer längs, und lassen es einfach von der Flut mit reinziehen und mitziehen. Und das haben wir gemacht. Und das war der Hammer. 20 Minuten hat es gedauert, dann waren wir wieder vorne. Und es war einfach so leicht. Das war so einfach, sich da einfach reinzugeben und hinzugeben. Und es hat einfach einen mitgezogen. Und es hat mich so an Gott erinnert, wie es ist, wenn wir uns ihm hingeben. Dass er uns einfach so mitnimmt, ja, in die richtige Richtung. Es hat alles total gepasst. Und dann habe ich gedacht am nächsten Tag, wir können das noch besser. Jetzt sind wir wieder rausgelaufen. Aber diesmal ein bisschen mehr, mit besser bewaffnet. Wir haben eine große Matte mitgenommen und wollten uns da drauflegen und so richtig mitnehmen lassen. Und dann ist was passiert. Irgendwie ist es anders gewesen. Da kam ein richtiger Wind auf und wollte uns die Matte wegreißen. Und es kam so eine Unterwasserströmung und wollte uns immer so in die Schiffsrinne rüberziehen. Und ich dachte, was ist denn heute falsch? Gestern war es doch super. Warum heute nicht? Und dann ist mir was aufgefallen. Ja, ich wollte was dazugeben. Und wir können bei Gott nichts dazugeben. Wir können uns ihm einfach nur hingeben und alles andere macht er. Ja, er bestimmt die Richtung. Ja, und so ist es manchmal in unserem Christsein, dass wir kämpfen, ja, dass wir uns abmühen, ja, dass da immer so eine Strömung kommt von der Seite oder ein Wind von oben und will uns, ja, so ablenken vom Ziel, ja, von Gott ablenken. Und dann ist man am Kämpfen, am Rudern, ja, und man kommt auch vorwärts, aber halt viel langsamer und sehr mühsam. Und Gott hat es uns einfach gemacht, ja. Er möchte einfach uns so mitnehmen, ja, dass wir uns einfach so in ihn fallen lassen, ja. Und ich habe verstanden auch, dass es einfach, das war der gleiche Ort, ja, wo das Meer da war, und der gleiche Ort, wo das Meer weg war. Und das waren zwei Atmosphären. Ja? Das war die Fülle und das war die Leere. Ja? Wo nichts ist, ja? Soweit du schauen konntest, war nichts. Da waren auch keine Menschen da, da war kein Lachen da, keine Freude. Ja? Und wenn das Wasser da war, da waren die Menschen da, da war Freude, da war, ja, da haben sich die Leute wirklich ja, einfach gefreut und alles genossen. Und ich habe gedacht, so ist es, ja, wenn wir unterwegs sind. Ja, wir entscheiden, in welcher Atmosphäre wir unterwegs sind. Ja, ob wir in der Fülle unterwegs sind oder da, wo alles geraubt ist, ja, da, wo nichts ist, ja, wo Traurigkeit und Enttäuschung ist, ja. Ich bin heute durch ein Tal gefahren, das nannte sich das Tal der Frohen. Ich fand das so schön. Ja, ich bin durch das Tal der Frohen gefahren, ja. Und vielleicht musst du auch mal wieder durch das Tal der Frohen fahren, ja. Ja, mal weg von den Enttäuschungen, mal weg von dem, was alles nicht klappt, ja. Heute ist so viel schiefgegangen, aber ich bin trotzdem durch das Tal der Frohen gefahren. Und vielleicht musst du dir das einfach mal wieder bewusst machen, ja. Wer lebt in dir? Die Fülle Gottes, ja. Wie wenig ist denn das? Das ist eine ganze Menge. Und so wie ich das im Urlaub erlebt habe, ja, dieses Meer, so riesig, so viel Wasser, wo da war und weg war, und das hat sich alle 6 Stunden geändert. Also die waren da relativ zügig unterwegs da oben. Und Und du kannst es einfach dir bewusst machen, wo du unterwegs sein möchtest, ja. Und zwar genau dann, wenn was schief geht, ja. Wenn du vielleicht in Matsch reindappst oder wenn einfach was nicht klappt, ja. Wenn vielleicht in deinem Leben auch irgendwas nicht klappt, ja, wo du gehofft hast, dass es doch jetzt endlich mal durchgeht und durchbricht, ja. Gerade dann macht dir wieder bewusst, ja, dass Gott mit seiner ganzen Fülle mit dir ist, ja. Ja, und da möchte ich dich einfach ermutigen, ja, das auch wirklich dir immer wieder zu sagen, Gott ist in mir. Er hat alles, was ich brauche, ja, in jeder Situation, ja. Ja, und ich hatte mal so ein Sicherheitstraining mitgemacht mit dem Auto. Und da musste man sich immer so was vorsagen, dass man das irgendwann mal im Schlaf kann. Ja? Und wenn man mal in eine Gefahrensituation kommt, dass man dann bremst und nicht lenkt. Und und das musste man sich immer vorsagen. Und siehe da, irgendwann kam der Moment, und ich kam so in die Situation, und es hat wie im Schnirle funktioniert. Ich musste nicht nachdenken, sondern alles ging automatisch. Ja? Und so soll es bei uns auch sein. Ja? Dass es einfach automatisch geht, wenn Dinge auf sich in unserem Leben bewegen, wo es nicht so toll sind, dass wir uns automatisch auf Gott stellen und sagen, Herr, du bist da mit deiner ganzen Fülle und ich weiß nicht, wie du es machst oder was du machst, aber ich weiß, dass du was machst und ich glaube dir einfach und ich vertraue dir einfach. Amen. Halleluja. Ist es nicht gut, ne, sich einfach hingeben zu können, ne, sich mit den Wellen tragen lassen zu können, zu wissen, ne, es trägt dich in die richtige Richtung, ne, also letztendlich auf Gott zu vertrauen und zu wissen, er trägt dich in die richtige Richtung, er macht es und na, du musst gar nichts dazugeben, du musst gar nichts aus eigener Kraft machen. Ne? Du darfst dich einfach nur hingeben, loslassen, alles, was dich beschäftigt, loslassen. Ne? Unsere Seele wehrt sich da immer noch so ab und zu dagegen, also meine Seele zumindest wehrt sich immer noch so ab und zu da dagegen, einfach mal alles loszulassen. Dabei ist es so einfach und man fühlt sich auch gleich viel besser. Ne? Wenn man immer denkt, oh, heute ist alles stressig und ich fühle mich so blöd, ne, dann merke ich meistens, ich habe nicht losgelassen. Ne? Ich habe einfach nicht losgelassen, sondern ich habe es für mich selber und bin dann, ne, nach links oder nach rechts gepaddelt, ne, und habe selber versucht, das Ganze zu machen, anstatt mal zu sagen, Herr, ich lasse es los, ich vertraue auf dich, weil du bist doch die Kraft. Ne? Wir haben es heute gehört, die ganze Zeit, du bist doch die Kraft. In dir ist doch alles, was wir brauchen. Du hast doch den perfekten Plan für uns. Ne? Und oft denken wir, na, wir müssten diesem Plan noch einen Schuckerer geben. Wir müssten diesem Plan mal noch ein bisschen nachhelfen. Ne? Vielleicht weiß Gott gerade nicht, dass ich abbiegen muss oder so. Ne? Vielleicht weiß Gott gerade nicht, was mich persönlich betrifft und ich muss da mal ein bisschen nachhelfen. Aber Gott weiß es ganz genau. Ne? Gott weiß es ganz genau. Und er tut es zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Und wenn es 5:12 ist, aber er tut es, weil es sein Wort einfach verheißt, ne? Weil es eine Verheißung ist für dich. Er ist dein Versorger. Sorg dich um gar nichts. Ne? Er versorgt die Vögel, er versorgt alles. Warum soll er dann nicht dich versorgen, wo du viel, viel, viel, viel mehr wert bist? Ne? So steht es ja letztendlich im Wort. Und er möchte dich versorgen. Er möchte dich versorgen. Er will es. Ne? Und da einfach, lasst uns da auch wirklich tiefer reingehen in dieses Loslassen, in diese Hingabe, zu sagen, Herr, ich bin's. Hier bin ich, du bist. Das sollten wir nicht sagen. Ne? Wollt nur mal gucken, ob ihr aufpasst. Herr, hier bin ich. Ne? Hier bin ich. Und machst du einfach gut, ne? Leite du mich, führe du mich, nimm du mir das oder jenes ab. Na, ich gebe es dir einfach hin, weil ich dich so, so sehr liebe. Und dann wirst du das Potenzial merken, die Kraft merken, was wirklich in dir ist. Und das hatte ich so die ganze Zeit, ne, seit du das gesagt hast mit der Atomkraft. Ne? Ich habe wirklich so im Geist gesehen, wie so richtig wie er so als Atombombe gegen den Teufel da sind. Ne? Wenn du dich wirklich hingibst, wenn du dich auf den Plan Gottes verlässt, ne? Wenn du da vorwärts gehst, dann ist es wie eine Atombombe. Und eine Atombombe, ne? Wissen wir, die richtet richtig Schaden an. Ne? Da ist richtig mal was los. Ne? Und wir sind so richtige Atombomben für den Feind, wenn wir dieses ganze Potenzial, was in dir, na, du hast ein Riesenpotenzial in dir, weißt du das eigentlich? Ne? Welches Potenzial du dir in dir hast? Du hast die Kraft Gottes in dir. Ne? Und wenn das mal losgeht, wenn diese Kraft mal losgelassen wird, wenn die mal freigelassen wird, ne? Wenn die mal explodiert, dann sage ich dir, hat keiner mehr was zu lachen. Also der Feind. Die anderen schon. Aber da hat der Feind überhaupt nichts mehr zu lachen. Ne? Da geht's wumm und alles, was der Feind aufgebaut hat, weicht, ne? Wird dem Erdboden gleich gemacht. Ne? Da ist richtig ein Rums da dahinter. Du musst die Atombombe nur zünden. Ne? Und wie zündest du sie? Indem du dich Gott hingibst, indem du auf seinem Weg gehst, ne? indem du diese Autorität, was dir gegeben worden ist, mal richtig loslässt und sag in Jesu Namen so nicht. Ne? Und dann tut schon mal den ersten Rums, ne? Da zündet schon mal was. Ne? Und indem du weitergehst, ne? Immer auf dem Fundament der Liebe natürlich, ne? Wenn du da weitergehst, ne? Diese Liebe auch ausstrahlst, ne? Diese Liebe weitergibst, ne? Da geht was richtig ab, sage ich dir. Da geht in deinem Umfeld richtig was ab. Und die anderen um dich herum, na, die werden das merken, dass da was abgeht, dass da irgendwas anderes ist. Ne? Das ist, ne, wenn es einen Rums tut beim Feind, wenn da mal die Mauern zerschmettert werden, ne? Dann ist da eine richtige Freiheit auch, sage ich jetzt mal, um wirklich auch, ne, sein Wort zu verkündigen. Einfach auch mal deinen Kollegen, Kollegin oder wen auch immer einfach auch mal anzuhauen und zu sagen, hey, kann ich mal für dich beten? Oder wenn es dem vielleicht nicht gerade gut geht oder so. Oder kennst du schon, ne, Jesus? Vielleicht soll das ein bisschen anfangen. Ja, vielleicht passt auch das. Lass dich da einfach führen vom Heiligen Geist, ne? Und mach das und tu das. Lass dich da einfach führen von ihm. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber wo ich mit dem Farshid aus unserer Gemeinde da auch gefahren bin, wir kannten uns noch nicht so wirklich, ne? Und irgendwie hat mich der Heilige Geist immer so gedrängt. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, wo im Geschäft dann rumrennt und die Leute evangelisiert. Ich tue mir da auch immer noch, ich muss mich da immer ein bisschen überwinden, ne? Aber ich werde immer besser. Aber da hat mich der Heilige Geist so gedrängt, ne? Und er konnte auch nicht raus, weil er ist ja mit mir mitgefahren. Und dann fahren wir so auf der Autobahn, er guckt schon mal auf meinem Tacho, aber da war unbegrenzt. Und der Heilige Geist drückt so und dann hatte ich so einfach das Gefühl, ich muss jetzt da irgendwas sagen. Ne? Und dann bin ich mit ihm so ins Gespräch gekommen von Jesus. Ne? Und ja, umso mehr wir uns unterhalten haben, ne, desto mehr merke ich, da ist richtig was offen, ne? da ist was offen bei der anderen Person. Und umso mehr wir da gesprochen haben, ne, umso mehr war er interessiert, umso mehr hat der Heilige Geist in diesem Auto auch gewirkt. Und am Schluss hat er dann zu mir gesagt, da will ich auch mal mitgehen, ne? Da will ich auch mal mitgehen. Und das war dann so, ja, wow, ne? Da ist richtig was losgegangen, ne? Das war frei, sage ich mal, ne? Und es war einfach, wo Gott dann gewirkt hat und ihn dann in sein Reich gezogen hat, ne? Und das sollten wir immer wieder tun, ne? Das sollten wir Tag für Tag tun, auch mit anderen, ne? Wie schlimm ist es, wenn Menschen in der Hölle landen, ne? Wie schlimm ist es, in der Ewigkeit in der Hölle zu sein, ne? Und wir sind da wirklich dieses Leben reinzubringen, diese Liebe reinzubringen in die Welt, ne? Das ist Erweckungsfeuer, ne? Und das hatte ich heute wirklich auch so stark, dieses Erweckungsfeuer. Es ist wirklich eine neue Zeit, eine neue Zuteilung auch da von diesem Erweckungsfeuer. Ne? Gott will wirklich, dass da ein Rums tut, wie bei so einer Atombombe, dass da wirklich was passiert. Ne? In der Welt, wie gesagt, da macht es überall Rums und ne, da rumst es überall, wo wir auch hingucken. Ne? Aber es ist jetzt auch Zeit in seiner Herrlichkeit, dass es richtige Rumsschläge tut. Und da kannst du das vergessen, was es in der Welt tut. Ne? So ein Rumsschlag von Gott, wenn es tut, wenn seine Herrlichkeit sich lagert, da sage ich dir, wow, ne? Wow, da passiert wirklich was. Da passiert einiges, ne? Da gibt's einfach Kehrtwendungen, wo du gedacht hast, das ist gar nicht möglich, ne? Und lass dich da auch nicht einschüchtern vom Feind, ne? Sondern überleg mal wirklich, was für ein Potenzial in dir steckt, was Gott in dich reingelegt hat. Es ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Es ist die Kraft Gottes, die in dir lebt, ne? Und es gibt keine größere Kraft als die Kraft Gottes. Und das ist dein Potenzial, ne? Mach dir das wirklich jeden Tag bewusst, ne? Ich mache mir das immer wieder bewusst, wenn ich zum Beispiel im Geschäft bin oder Familie, ne, Kinder oder so, oder wenn irgendwelche Herausforderungen kommen, ne, mache ich mir immer wieder bewusst, hey, in mir steckt ein Riesenpotenzial. Es ist die Kraft Gottes. Ich bin nicht irgendein Würmchen. Du bist nicht irgendein Würmchen, sondern du bist wichtig bei Gott. Du bist ein Lieblingskind, ne? Bei Gott, du bist so wichtig. Du bist ja so wichtig und du hast ein immenses Potenzial in dir drin. Aber Gott will, dass es auch rauskommt, ne? Du sollst das Potenzial nicht verstecken oder zurückhalten, sondern Gott will, dass es fließt, ne? Dieses Potenzial. Gott will, dass das rauskommt, das Potenzial. Und da möchte ich dich einfach heute nochmal so ermutigen, ne? Wenn du Potenzial in dir spürst, ne? Und ich glaube, jeder spürt ein gewisses Potenzial, was Gott in ihn reingelegt hat. Lass es doch mal raus. Versuch es doch mal, ne? Wenn du verspürst, ne, dass du das Potenzial hast, Menschen zu heilen, ne? Dann bet doch einfach mal mit anderen, ne? Weil sonst wird das Potenzial nie rauskommen von dir, ne? Sonst wird der Heilige Geist nie wirken können bei dir, ne? Sondern wenn du immer sagst, na, bei mir nicht, da müssen erst 20.000 Engel erscheinen und mir mitteilen, ich muss jetzt genau für Astrid beten, was auch immer, keine Ahnung, dann kannst du da lang drauf warten, ne? Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also es gibt solche Sachen, ne, da erscheint dir ein Engel, dann ist es wahrscheinlich ganz, ganz spät und sagt Gott, jetzt mach doch endlich mal. Ne? Aber eigentlich ist es so, ne, dass du es dir in dir spürst und du musst einfach mal tun. Ne? Du musst einfach mal tun. Dann tu nicht irgendwas, sondern tu, was das Wort Gottes sagt. Ne? Halt die Kranken, weck die Toten auf. Vielleicht fängst mal, ja, egal wo du anfängst, ne? Kannst mal, was dir gerade so ist, was dir gerade über den Weg läuft, ein Toter läuft dir vielleicht nicht über den Weg, wird schwierig, ne? Aber ein Kranker, ne? Dann bet doch einfach mal für den, ne? Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann gib nicht auf, sondern mach weiter, stell dich auf das Wort. Und wenn Gott dir den Auftrag gegeben hat und er hat ihn jedem von uns gegeben, Kranke zu heilen, dann wird es funktionieren. Na, wie lange die Alice heißt sie, gell? Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie für Kranke gebetet hat, aber es waren nicht nur 2 Jahre, es waren 10 oder 12 Jahre, gell? Hat die gebetet und nichts ist passiert. Ne? Teilweise hat sie gesagt, na, teilweise ist es noch schlimmer geworden mit den Leuten, für die sie gebetet hat. Und sie hat sich schon überlegt, na, irgendwas stimmt nicht. Aber sie hat sich nicht abbringen lassen. Und irgendwann, na, nach 10, 12 Jahren kam der Shift und plötzlich wurden sie massenweise geheilt. Ne? Plötzlich sind Zeichen und Wunder passiert in diesem Café oder der Buchhandlung oder was, der Café hat sie, gell? Was sind da passiert? Da hat sich die Herrlichkeit sichtbar, die Wolke der Herrlichkeit hat sie sichtbar vor ihrem Café hat sich gelagert. Ne? Plötzlich ist es passiert. Warum hat es 10 Jahre gedauert? Warum hat es 12 Jahre gedauert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wir sollten nicht aufgeben, weil es einfach die Wahrheit ist. Hör nicht zu früh auf. Ne? Viele hören zu früh auf und haben dieses Durchhaltevermögen nicht und sagen, na, da passiert ja gar nichts, das funktioniert nicht, das ist nicht die Wahrheit, das stimmt doch alles gar nicht. Aber es stimmt. Es stimmt. Wenn du dich wirklich hingibst, wenn du wirklich sagst, Herr, hier bin ich habe Hunger, Herr, benutz mich, ich will dir dienen, Herr, ich bin für dich da, ich will das tun, was du für mein Leben geplant hast. Ich gebe mir dich ganz hin, mit meinem ganzen Herzen gebe ich mir hin. Tu du's. Ich sag dir, Zeichen und Wunder werden passieren. Das Wort Gottes wird sich erfüllen in deinem Leben. Es kann nicht anders sein, weil du die Connection zu Gott hast, weil du die Connection, ne, die, der, der, der, der, die Kraftwirkung fließt durch dich durch. Es kann nicht anders sein. Aber manchmal ist auch ein bisschen Ausharren dran. Manchmal ist auch ein bisschen Warten dran. Aber lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns dranbleiben. Ne? Lasst uns wirklich keine Kompromisse mehr machen mit dem Ganzen. Sondern bleib kompromisslos dran, ne? an diesem Wort. Ne? Und mach keine Kompromisse da mit der Welt und sag, ja, funktioniert ja doch nicht. Ne? Stimmt ja gar nicht. Ne? Ist gar nicht wahr. Nein, es ist wahr. Auch wenn es mal länger dauert, auch wenn es für unsere Seele vielleicht mal unangenehm wird. Aber es ist und bleibt einfach die Wahrheit. Na? Weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit. Na? Er ist der Weg und die Wahrheit. Er ist das Wort. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Eine andere Wahrheit wird es nicht geben. Es gibt keine andere Wahrheit als das, was Jesus gesagt hat. Und er hat es uns gezeigt, wo er hier auf dieser Welt war. Also ich möchte euch wirklich heute Abend nochmal so richtig ermutigen, wirklich dran zu bleiben, das, was Gott in dich hereingelegt hat, wirklich aufleben zu lassen, zu sagen, ja, jetzt starte ich neu, ja, ich will vorwärts gehen, ja, ne, da ist Potenzial in meinem Leben, da ist Potenzial da, da ist richtiges Potenzial da. Und ich habe das einfach gerade so, sorry, aber bei dir ist richtig Potenzial da, da ist richtig, da will noch viel, viel, viel mehr raus, nicht das schon was raus kommt, da ist schon was rausgekommen, aber da kommt noch viel, viel, viel mehr raus. Ne? Gott hat noch viel, viel, viel mehr für dich und in deinem Leben geplant. Da ist so richtig was los. Ne? Lass die Atombombe, die geistliche Atombombe, die Herrlichkeitsatombombe, lasst sie wirklich los in eurem Leben und lasst uns wirklich anfangen, es zu tun. Wie es Tobi auch gesagt hat, lasst uns keine Menschenfurcht haben oder irgendwie sowas, sondern lasst es uns trauen. Ne? Lasst es uns einfach mal machen, ne? Menschen anzusprechen, das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft in diese Welt reinzubringen. Lasst uns doch wirklich mal ein Licht sein und lasst uns mal diesen Scheffel, was vielleicht noch da ist bei manchen, ne, lasst uns den wirklich mal runternehmen und sagen, ich leuchte in dieser Welt, ich bin da, Herr, benutzt mich, gebrauch mich, ich bin da, dir gehört mein Leben. Ne? Jesus, du lebst in mir. Dieses Potenzial wollen wir jetzt mal rauslassen. Ne? Dieses Potenzial wollen wir jetzt mal so richtig fließen lassen. Ja? Und ich glaube, da möchte uns einfach, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der Heilige Geist heute ermutigen. Da will er uns wirklich ermutigen, wirklich frei rauszugehen, fröhlich rauszugehen, frisch rauszugehen, ohne Sorgen sich zu machen, rauszugehen. Na, wir haben es alle gehört, na, Gott versorgt uns ja. Na, wenn wir Gott an erster Stelle, alles andere wird er uns zuteilen, na, alles andere wird er uns geben, was wir brauchen. Und glaub mir, er wird dir keinen einzigen Wunsch nicht erfüllen, weil Gott ist gut. Gott ist gut. Na, ich habe immer gedacht, na, wenn ich das und dann darf ich das nicht mehr tun und dann wird er mir das nicht erfüllen und da muss ich zurückstecken und das macht doch gar keinen Spaß. Ne? Das macht doch überhaupt keinen Spaß, wenn ich das alles tue. Ja? Und dann wird mein Leben so ganz langweilig. Ich gehe dann immer in die Kirche und, na, und höre da irgendwie zu und dann muss ich ein ganz frommes Leben führen, darf keinen Spaß mehr haben und lachen darf ich auch nicht mehr und Witze erzählen darf ich nicht mehr und, na, mich freuen darf ich auch nicht mehr so richtig. Das war so mein Eindruck. Ne? Und ich glaube ganz ehrlich, also jetzt mal ausgenommen von euch, ne? Ich glaube in dieser Welt gibt es viele, die so denken, ne? Die sind so erzogen worden teilweise, die sind so gelehrt worden auch, aber ich habe einfach meinen Papa ganz anders kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Papa komplett anders kennengelernt, er ist die Freude pur, er ist die Liebe pur, er ist ein guter Gott, er ist ein Gott, der lebt, ne? Er ist ein Gott, der lebendig ist, er will, dass es mir gut geht, er guckt Tag für Tag nach mir und guckt, dass es mir gut geht, das ist das, was er tut, ne? Das ist, er will mir gar nichts vorenthalten, ne? Er sagt mir vielleicht ab und zu, Christian, überlegst dir gut, ob das gerade gut für dich ist, na, wenn du das jetzt tust, ne? Er will mich eigentlich bewahren, ne? Und ich sage, okay, Herr, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn ich das jetzt tue, ne? Und dann sagt er, ja, super, ne? Und gib mir noch mal eins drauf und sagt, na, ich mache dich noch viel glücklicher, als wenn du da links gegangen wärst, ne? Sondern ich setze dir noch eins drauf und ich denke mir immer, Herr, wenn ich so zurückblicke in meinem Leben, denke ich mir immer, du hast es einfach super gemacht. Du hast es einfach super gemacht. Ich hätte es mir nie besser erträumen lassen können, ne? Und ich hatte viele Träume, aber ich bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich in einzelnen, ja, in den ganzen Bereichen eigentlich meines Lebens, weil Gott mich versorgt. Ja. Und da, wo ich noch nicht glücklich bin, da habe ich meinen Bereich noch nicht abgegeben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Fällt mir dann auch immer auf, wo ich sage, okay, da, Jesus, mach mal die Tür auf, komm du da rein, sonst wird das nichts bei mir. Ja? Und da einfach auch, ne, wenn es bei euch noch eine Tür gibt, wo ihr vielleicht noch nicht so ganz glücklich seid, macht einfach mal die Tür auf und sagt, Jesus, übernimm du. Vielleicht tut es deiner Seele mal weh, ne? Vielleicht musst du auch mal über deinen Schatten springen, ne, wenn... Kommt gerade das Beispiel, na, wenn du bei einem noch ein bisschen unvergeben bist und denkst, na, das ist aber ein Punkt, Punkt, Punkt noch. Ne? Mach einfach mal die Tür auf und sag, Jesus, na, wir wollen deine Liebe da reinströmen lassen. Na? Wir wollen das reinströmen lassen, was du hast. Und ja, ich segne ihn. Ich segne ihn. Na, ja, und du, ich wünsche ihm das Beste, na, und du kümmerst dich um ihn und ich gebe es dir einfach ab. Mach einfach mal die Tür auf. In jedem Bereich, wo es vielleicht noch nicht so passt. Ne? Wenn es in deinem Job noch nicht so passt, ne? Herr, was hast du? Mach einfach mal die Tür auf und sag, Herr, du weißt das Beste für mich, was mich glücklich macht. Mach einfach mal die Tür auf und sag, Herr, kümmer du dich drum. Ne? Kümmer du dich um das Ganze. Kümmer du dich um den Job, um die Beziehung, um die Familie, um was auch immer. Und ich kann es dir versprechen, er wird jedes Mal noch eine Schippe drauflegen. Er wird wirklich eine Schippe drauflegen und du wirst dir denken, wie machst du das, Herr? Wie tust du das? So geht es mir echt immer wieder, wo ich mir denke, wie machst du das eigentlich, Herr? Wie kriegst du das hin? Na? Wie kriegst du das hin? Ich verstehe es ab und zu einfach nicht. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Das Einzige, was ich wissen muss, ist, ja, du machst es. Du tust es. Und ich gebe mir dir einfach hin und ich möchte das tun, ne, was du von mir willst. Ich möchte das tun, was du mir ins Herz gelegt hast. Ich möchte das tun, ne, weil ich weiß, nur das macht mich glücklich. Nur das macht mich glücklich. Und das wird er bei dir ganz genauso machen, hundertprozentig. Ne? Bei jedem Einzelnen wird er es anders machen. Ne? Ich predige gern, ich mache meinen Job gern, ich mache das alles gern und er hat es einfach geführt. Ne? Vor einigen Jahren hätte ich es mir nie erträumen lassen, ne, dass ich dann hier mal predigen darf. Ne? Wo ich am Anfang, wo ich noch nicht in der Gemeinde war, habe ich immer die YouTube-Videos angeguckt und habe mir dann immer gedacht, wow, na, irgendwie hatte ich es ja in mir, wäre doch auch mal cool, da so zu predigen. Ne? Aber dann habe ich mir gedacht, nee, da kommst du nie hin. Ne? Das wird nie was. Ne? Und der Pastor, der predigt ja dann so gut und ne, da hast du gar keine Chance, ne? Und so weiter und so fort. Aber ich hatte es immer in mir. Ich habe es immer in mir gehabt. Ne? Und dann bin ich hierher gekommen, ne? Und irgendwann habe ich dann angefangen, in so einem Intensivabend mal zu predigen. Ne? Und ich habe gemerkt, ne, am Anfang, ne, ganze 2 Minuten lang habe ich durchgehalten, eine Predigt zu machen. Habe dazwischen noch ein bisschen gestottert, aber ich habe gepredigt. Ne? So habe ich angefangen. Aber ich habe gemerkt, da ist ein Potenzial, da ist was in mir, ne, wo das einfach möchte. Und so hat sich das Ganze gesteigert. Heute kann ich gar nicht mehr aufhören zu predigen. Weil es einfach überschwappt. Ne? Und ich möchte einfach das mit euch teilen. Ich bin da wirklich begeistert einfach. Ne? Aber ich habe mich darauf eingelassen, habe gesagt, ja, okay, ich gehe jetzt da mal hin. Ne? Ich sag's vielleicht auch meinem Pastor, was so in mir liegt. Ne? Und ich habe dann einfach mal angefangen, ne? Mit dem Kinderdienst, habe dann mal diesen oder jenen Dienst gemacht und Gott hat es einfach geführt. Ne? Das ist, wir müssen mal was tun, ne? Irgendwo mal anfangen. Na, und Gott führt es dann schon. Gott führt es. Er weiß ganz genau, was er in dich reingelegt hat. Na, und wenn unter euch jetzt ein Prediger ist, na, dann weiß er ganz genau, dass das ist. Und er wird es auch zum Vorschein bringen. Aber ihr müsst halt irgendwo mal anfangen. Wenn bei euch jemand prophetische Gaben hat oder was weiß ich, Heilungsgaben oder was auch immer, na, fangt irgendwo mal an. Und Gott wird es wirklich hervorbringen. Aber Gott will auch, dass wir den ersten und zweiten und dritten Schritt halt immer auch machen. Ne? Und er führt dann immer weiter, auch wenn du es noch nicht sehen kannst richtig. Ne? Ich konnte es damals auch noch nicht richtig sehen, aber der Wunsch war da. Ne? Und die Vorstellung immer wieder, ne, wenn ich das angeguckt habe, selber auch mal zu predigen, dieser Wunsch war einfach da. Ne? Und ja, ich konnte nichts dagegen machen. Und Gott hat es einfach geführt. Und da möchte ich dich einfach heute Abend auch ermutigen. Bleib nicht irgendwo stehen, sondern mach das wirklich, was Gott in dich hineingelegt hat. Geh den ersten Schritt und vielleicht bist du noch nicht gleich hier und predigst, sondern fängst auch irgendwo in einem anderen Dienst an. Aber Gott wird es führen. Vertrau da einfach, denn er ist unser Versorger und er weiß, was dich glücklich macht und er will dich glücklich machen. Das ist unser Gott. Halleluja. Amen. Amen. Amen.